One Way Out, die Allman Brothers mit einer Aufnahme von dem Doppelalbum Eat a Peach. Jeder, so schien es, spielt in dieser Zeit Blues. Man schnappte sich die Jazz-Alben von Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson und Little Walter, durchwühlte die Läden nach Oil, Ahuli und Yazoo-Neuauflagen, um jede Nuance, jeden Spritzer eines jeden Gitarristen von jeder Schallplatte aufzunehmen. Das Problem dabei war, dass auf jeden Clapton, Michael Bloomfield oder Jeff Beck, die Blues als Sprungbrett ihre eigenen musikalischen Wunschbilder nutzten, ein Dutzend Gitarristen kamen, die lediglich Note für Note erlernten, um sie anschließend zu kopieren. Sie verehrten ihre Vorbilder, doch 9 von 10 Mal taugten diese Versionen nichts. Sie fingen das Gefühl der Originale nicht ein, auch wenn sie es ihr Leben lang versuchen sollten. Wenige waren gewandt genug, diese Sackgasse zu umgehen, dieser Sackgasse auszuweichen, und 2 von denen spielten bei den Allman Brothers, Duane und Dickie Betts. Und auf diesem Doppelalbum Eat a Peach gibt es eine Aufnahme, wo die beiden quasi Solo zu hören sind. Das ist das einzige Song der Allman Brothers, wo Dickie Betts und Duane Allman sich mal gemeinsam hingesetzt haben und einen Song zusammen auf der akustischen Gitarre gespielt haben, den Duane Allman geschrieben hatte, Little Martha. Thank you. So if you don't hear what you want to hear, that's tough. Right? Here's an old song called Blue Sky. Check und den Allman Brothers am Mikrofon Knut Benzner. Vor den Nachrichten hörten wir die aktuellste Aufnahme des Dicky Betts Songs Blue Sky von der CD, die im Sommer dieses Jahres erschienen ist. First Set heißt diese CD der Allman Brothers, aber wir bleiben nun noch einmal bei dem Doppelalbum Eat a Peach. Und zwar hat das einen ganz besonderen Grund, nochmal auf dieses Album zurückzukommen. Am 29. Oktober 1971, nach einem Motorradunfall, war Duane Allman tot. Eat a Peach, das letzte Album der Allmans, bei dem er dabei war, war ihm gewidmet. Und so findet sich in dem Inlet, das der Platte beigelegt ist, auch dieser Verweis auf ihn, Dedicated to Brother. Sein Name taucht dabei nicht auf, aber man weiß natürlich, um wen es sich dreht, um Duane Allman eben. Und die Allman Brothers fühlten sich tatsächlich wie Brüder. Dieser Name Brothers war nicht umsonst gewählt und auch nicht nur deswegen, weil zwei Brüder, Greg und Duane, in dieser Band spielten. Und Dicky Betts hat einmal gesagt, dass es eine sehr schwere Zeit, sehr harte Zeit gewesen sei nach dem Tod von Duane. Sie spielten mit dem Gedanken aufzuhören und die Musik an den Nagel zu hängen. Und dann saßen sie irgendwann mal zusammen und sagten, eine bessere Band als die, die wir haben, bekommen wir nie wieder zusammen, leider nur ohne Duane. So ging es den Allman Brothers, als Duane starb. Alle schienen mit dieser Entscheidung einverstanden zu sein und sie arbeiteten doppelt so hart wie vorher. Auf Seite 2 und auf Seite 4, auch das habe ich schon gesagt, findet sich ein Stück, das heißt Mountain Jam, nach dem Song von Donovan, There's a Mountain. Auf der LP ist dieser Song quasi geteilt, in zwei Teile geteilt, durch ein Schlagzeug-Solo. Auf der CD, die viele Jahre später erst entstanden ist, weil es damals eben noch keine CDs gab, ist er in einem Rutsch durchaufgenommen, gute 40 Minuten lang. Wir hören jetzt den zweiten Teil dieser Mountain Jam, Mountain Jam Continued, und steigen quasi mitten im Schlagzeug-Solo ein. Und dann entwickelt sich ein fantastischer Song, ein fantastisches Stück. Manchmal wird er Walzer und plötzlich wird er wieder zum Rock. Und er endet so, wie live in dieser Zeit damals alle Allman Brothers Stücke endeten, in einem großartigen Fiasko, in einem großartigen Chaos. Thank you. Das war fast das Ende der Allman Brothers, denn ein Name, der da bei der Verabschiedung erwähnt wurde, tauchte bei der nächsten Platte, die 1973 erschien, auch nur noch bei einigen Songs, bei drei oder vier Songs auf. Barry Oakley, der Bassist. Barry Oakley, der Bassmann, starb fast auf den Tag genau ein Jahr nach Duane Allman. Auf dieselbe Art, auch er hat einen Motorradunfall und das muss ein Schock gewesen sein für den Rest der Band, dass man quasi auf die gleiche Art noch ein weiteres Bandmitglied verliert. Lamar Williams, ein schwarzer Bassist, ersetzte Barry Oakley und die nächste Platte hieß Brothers and Sisters und auch da war wieder dieser Vermerk dedicated to Brother Barry Oakley. Brothers and Sisters enthält zwei Hits, beide komponiert von Richard Betts. Ramblin' Man war der eine. Ramblin' Man war ein größerer Hit in der Bundesrepublik als in den USA. Und der andere Hit war natürlich Dies Jessica. Jessica war ein Song, den Betts deshalb geschrieben hatte, weil seine Tochter so hieß. Und irgendwann, so erzählt er mal, saß er frühmorgens am Küchentisch, war vielleicht ein bisschen betrunken. Richard Betts trinkt heute noch ganz gerne. Und dann kamen ihm halt diese Melodien in den Sinn. Jessica ist ein weiteres Instrumental der Allman Brothers. Mit Lamar Williams, wie gesagt, am Bass. Und dann war da ein Gitarrist dabei, der heißt Les Dudek. Den gibt es heute auch noch. Er kam aus Los Angeles, war Studiogitarrist, machte nach den Sessions mit den Allman Brothers 3, 4, 5 Solo-LPs, die ein wenig erfolgreich waren, die gute Musik zeigten, aber zum großen Durchbruch ist es mit Les Dudek nie gekommen. Auf dieser Platte Brothers and Sisters macht er bei 2 Songs mit, eben bei Ramblin' Man und bei Jessica, was wir gleich hören werden. Und man dachte damals, dass Les Dudek vielleicht der neue Gitarrist für Duane Allman bei der Allman Brothers Band werden könnte. Aber Richard Betts hat gesagt, dass man auch ganz gut mit einem Gitarristen klarkam und dass die anderen quasi mehr und mehr den Part des verstorbenen Duane übernommen haben. Nun also Jessica von den Allman Brothers. Thank you. Jessica ist heutzutage mit seinen 7 Minuten und 2 Sekunden Radio untauglich viel zu lang. Der Instrumentaltitel passt in kein ach so ausgeklügeltes Konzept. Hier und da hört man ihn noch, etwa als kurze Erkennungsmelodie einer Sportsendung. Ich habe mich oft gefragt, ob dieser Titel vielleicht ausgelutscht sei. Aber wenn man ihn denn nach einigen Monaten, vielleicht sogar nach einigen Jahren, wieder hört, dann spürt man die Kraft und das Feuer, diesen Jazz-Anteil, den dieser Song hat. Und man kann eigentlich nur feststellen, dass er großartig ist. 2 weitere LPs in dieser Besetzung erschienen und eine davon 1975 hieß Win, Lose or Draw mit dem überragenden Betts-Song, wieder mal ein Betts-Song, High Falls.